Wilhelm Marr. Es muss hier gleich auf die Tatsache hingewiesen werden, dass die Juden von Anfang an, wo sie in der Geschichte auftreten, bei allen Völkern ohne Ausnahme verhasst waren. Nicht ihrer Religion wegen, die allgemeine Feindschaft gegen die Juden hatte andere Gründe. Erstens in der Scheu der Juden vor wirklicher Arbeit, zweitens in ihrer gesetzlich vorgeschriebenen Feindschaft gegen alle Nichtjuden. Dass ein Volk, welches im Krieg und Frieden sich zu dem Codex Moses bekannte, keine internationale Sympathie erregen konnte, wird jeder zugeben, der das mosaische Gesetz in der Bibel auch nur ganz flüchtig durchzulesen, sich die Mühe gegeben hat. Fantasie und herzlos, rein traktatmäßig, geschäftlich, in Formalismus verknöchert war das Verhältnis der Juden zu Jehova. Im praktischen Leben der ausgeprägteste Realismus, den man sich denken kann. Aber in dieser Beziehung wie aus einem ehernen Guss. Selbst der Jehova des Alten Testaments war ein starker Realist. Er erkannte die Existenz anderer Götter und war vom Konkurrenzhass gegen diese beseelt. Titus beging den weltgeschichtlich dümmsten Streich, den man sich nur denken kann, indem er nach der Zerstörung Jerusalems die Juden teils in die römische Gefangenschaft schleppte, teils sie gewaltsam künstlich verstreute. In Rom herrschte ebenso wenig Glaubenshass. Was die Juden, aber auch bei den Römern verhasst gemacht hat, war wieder ihr ausschließliches Wesen, gepaart mit dem realistischen Schacher- und Wuchergeist, den sie in die römische Welt mitbrachten. Es ist gleich anfangs nach der Zerstreuung der Juden im Abendlande eine bemerkenswerte kulturgeschichtliche Erscheinung gewesen, dass das Judentum sich in die Städte warf und der Arbeit des Landbaus und der Kolonisation sich noch abholder zeigte als in Palästina und noch früher in Ägypten. Nicht die Axt und der Pflug, die List und die Verschlagenheit des Schachergeistes waren die Waffen, mit denen die Juden das Abendland eroberten und namentlich aus Deutschland ein Neu-Palästina gemacht haben. Wilhelm Narr, Der Sieg des Judentums über das Germanentum, Bern 1879, 11. Auflage, Seite 11 und folgende. Heinrich von Treitschke, geboren 1834, gestorben 1896. Über die Nationalfehler der Deutschen, der Franzosen und aller anderen Völker durfte jedermann ungescheut das Härteste sagen. Wer sich aber unterstand, über irgendeine unleugbare Schwäche des jüdischen Charakters gerecht und maßvoll zu reden, ward sofort fast von der gesamten Presse als Barbar und Religionsverfolger gebrandmarkt. Aber verbirgt sich hinter diesem lärmenden antisemitischen Treiben wirklich nur Pöbelroheit und Geschäftsneid? Sind diese Ausbrüche eines tiefen, lang verhaltenen Zornes wirklich nur eine flüchtige Aufwallung, so hohl und grundlos wie einst die teutonische Judenhetze des Jahres 1819? Nein, der Instinkt der Massen hat in der Tat eine schwere Gefahr, einen hochbedenklichen Schaden des neuen deutschen Lebens richtig erkannt. Es ist keine leere Redensart, wenn man heute von einer deutschen Judenfrage spricht. Wenn Engländer und Franzosen mit Geringschätzung von dem Vorurteil der Deutschen gegen die Juden reden, so müssen wir antworten, ihr kennt uns nicht, ihr lebt in glücklichen Verhältnissen, die das Aufkommen solcher Vorurteile unmöglich machen. Die Zahl der Juden in Westeuropa ist so gering, dass sie einen fühlbaren Einfluss auf die nationale Gesittung nicht ausüben können. Über unsere Ostgrenze aber dringt Jahr für Jahr aus der unerschöpflichen polnischen Wiege eine Schar strebsamer, hosenverkaufender Jünglinge herein, deren Kinder und Kindeskinder dereinst Deutschlands Börsen und Zeitungen beherrschen sollen. Die Einwanderung wächst zusehends und immer ernster wird die Frage, ob wir dies fremde Volkstum mit dem unseren verschmelzen können. Man lese die Geschichte der Juden von Graetz. Welche fanatische Wut gegen den Erbfeind, das Christentum, welcher Todeshass gerade wieder die reinsten und mächtigsten Vertreter germanischen Wesens, von Luther bis herab auf Goethe und Fichte, und welche hohe beleidigende Selbstüberschätzung. Da wird unter beständigen hämischen Schimpfreden bewiesen, dass die Nation Kants eigentlich erst durch die Juden zur Humanität erzogen, dass die Sprache Lessings und Goethes erst durch Börne und Heine für Schönheit, Geist und Witz empfänglich geworden sei. Welcher englische Jude würde sich je unterstehen, in solcher Weise das Land, das ihn schützt und schirmt, zu verleumden? Und diese verstockte Verachtung gegen die deutschen Goyim ist keineswegs bloß die Gesinnung eines einzelnen Fanatikers. Unbestreitbar hat das Semitentum an dem Lug und Trug, an der frechen Gier des Gründerunwesens einen großen Anteil, eine schwere Mitschuld an jenem schnöden Materialismus unserer Tage, der jede Arbeit nur noch als Geschäft betrachtet und die alte gemütliche Arbeitsfreudigkeit unseres Volkes zu ersticken droht. In tausenden deutscher Dörfer sitzt der Jude, der seine Nachbarn wuchernd auskauft. Unter den führenden Männern der Kunst und Wissenschaft ist die Zahl der Juden nicht sehr groß, umso stärker die betriebsame Schar der semitischen Talente dritten Ranges. Und wie fest hängt dieser Literatenschwarm unter sich zusammen? Wie sicher arbeitet die auf den erprobten Geschäftsgrundsatz der Gegenseitigkeit begründete Unsterblichkeitsversicherungsanstalt, also dass jeder jüdische Dichterling jenen Eintagsruhm, den die Zeitungen spenden, blank und bla ohne Verzugszinsen erhält? Am gefährlichsten aber wirkt das billige Übergewicht des Judentums in der Tagespresse. Jahrzehntelang wurde die öffentliche Meinung in vielen deutschen Städten zumeist durch jüdische Federn gemacht. Es war ein Unglück für die liberale Partei und einer der Gründe ihres Verfalls, dass gerade ihre Presse dem Judentum einen viel zu großen Spielraum gewährte. Bis in die Kreise der höchsten Bildung hinauf, unter Männern, die jeden Gedanken kirchlicher Unduldsamkeit oder nationalen Hochmuts mit Abscheu von sich weisen würden, ertönt es heute wie aus einem Munde: Die Juden sind unser Unglück. Preußische Jahrbücher, November 1879. Johannes Scheer, geboren 1817, gestorben 1886. Wenn die Juden schlechterdings eine eigene Nation sein und bleiben wollen, so ist das ihr Recht. Aber nicht minder ist es das Recht der anderen Nationen, zu den Juden zu sagen: Jüdische Nation, schaffe dir auch einen eigenen Nationalstaat, sei es in Palästina oder wo immer. Ein Nationaljude und ein Nationaldeutscher zugleich zu sein, nämlich in Wahrheit und mit Überzeugung, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Eduard von Hartmann, geboren 1842, gestorben 1906. Unbillig ist es, im Namen einer abstrakten Gerechtigkeit die bedingungslose Gleichstellung ungebetener fremder Gäste ohne entsprechende Gegenleistung von einem Volke zu verlangen. Noch unbilliger ist es, einem Volke anzusinnen, dass es sich das sich überhebende Bewusstsein dieser Gäste, etwas Höheres und Besseres zu sein als es selbst, im Namen der religiösen Toleranz respektieren und sich gefallen lassen sollte. Am allerunbilligsten und illoyalsten aber ist das Schaukelspiel mit der abwechselnden Hervorkehrung der einander ausschließenden Behauptungen der vollen Zugehörigkeit zur Nationalität des Wirtsvolkes und der providenziellen Erhabenheit über dasselbe. Wenn der heutige Zustand bestehen bliebe, so wäre das deutsche Volk vom Judentume durch die Forderung und Annahme der Emanzipation betrogen worden und diejenigen, welchen den deutschen Volke zumuten, mit der gegenwärtigen Sachlage zufrieden zu sein, muten ihm mit anderen Worten zu, sich zum willigen Fußschemel der Größe und Herrlichkeit der künftigen jüdischen Weltherrschaft zu machen, was doch selbst aus dem Gesichtspunkte des abstrakten Liberalismus etwas viel verlangt ist. Zu missbilligen ist an den gegenwärtigen Zuständen, dass es unter dem Drucke einer irregeleiteten öffentlichen Meinung den Staatsbehörden an Mut fehlt, die Ausschließung jüdischer Bewerber von den ein uneingeschränktes Nationalgefühl erfordernden Stellungen offen und ehrlich zu proklamieren und zu handhaben. Von Hartmann, Das Judentum in Gegenwart und Zukunft, 1885.